Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute bringen wir euch nochmal so richtig schön in Feierlaune. Wir starten locker rein, haben am Ende noch so ein paar richtig schöne Banger und dann kommt Ferry Corsten in the Mix. Das geht richtig ab. Wir starten rein mit Christina Scheli und The Revenge, Something More. Liebe vor allen Dingen den Anfang des Tracks. Das ist ein schöner Beatshift, eingängige Vocals, ganz tolle Sache. Und dann gibt's Valentin danach, dann Bay und Le Rubrik mit Mädchen im Mond im Dirty During Remix. Die EP Wir sind Kinder ist gerade auf Katermucke erschienen. Hier ist Mädchen im Mond mit übelst schönen eingängigen Vocals in einer coolen Edit am Start. Ganz fluffige Tanznummer. Viel Spaß beim Clubding. Sonntag ab 22 Uhr. Es wird immer später. unser Ding. Club-Ding. We'll be right back. das Clubding, die Sounds of the Underground mit Dakar und Trigger, Happy. Neue Single der brasilianischen DJs, absolut alter Hase in der Tech-House-Szene und seit über 20 Jahren am Start. Jetzt für euch Redner, Can You Move to the Beat? Der Track bekommt bei 1,40 eine richtig schöne zweite Lunge, toller Aufbau. Danach gibt's Louis Milne für euch, White Lines und Disco Balls, ist Debüt für den UK-DJ und Produzenten beim Adobe-Label und Rauschhaus, gleich im Clubding. Move to the beat. the stars. Solo dancing in your palms. Cutting silhouettes to stop this racing heart. Electrified, it's taking a hold. Ooh, I'm hypnotized with silver and gold. Ooh, you're looking up like a waterfall. These eyes so bright, make your body cold. All day, all night, I've been waiting for your hands like lights and a disco ball. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs.

Clubding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Glitzerding. Clubding. Clubding. Data gehört mit Backroom. Richtig big energy. Der Track geht straight nach vorne. Bereitet euch gut auf das vor, was in dieser Halloween-Nacht so alles passieren könnte. Die EP Senso Sounds Level 10 ist auf Oliver Handmanns Label Senso am 22. erschienen. Beginnt mit diesem Track der beiden Hamburger Max und Dennis, die gemeinsam das Duo and Data machen. Davor habt ihr Nathan mit Tentacles gehört, Mitte Oktober bei Syncofet erschienen und wir sind drin in unserer Special-Stunde. Jetzt läuft für euch Ferry Corsten eine Stunde lang in the Mix und ich glaube, dazu brauche ich nichts zu sagen. Ihr wisst, dass das geil wird. Am Mikrofon ist der Florian. Servus.

I want.